Sechstens. Atlantis auf dem Grund des Bodensees. Unter Uldingen. Verschwunden etwa 800 vor Christus. In Unteruldingen kann man tauchen gehen, ohne nass zu werden. Die Tauchbasis liegt einen halben Kilometer vom Hafen entfernt im Pfahlbaumuseum. Man betritt erst einen Raum, der einer wissenschaftlichen Forschungsstation gleicht, mit Karten an den Wänden, blinkenden Rechnern und Papieren überall. Aus Lautsprechern hört man die Unterhaltung zweier Menschen, die gleich auf Tauchgang gehen werden, und man selbst mit ihnen. Es öffnet sich eine Tür in einem zweiten Raum, in dem man sich fühlt, als sei man unter Wasser. Der Teppich gleicht in seiner Farbe und Musterung dem schlammigen Seeboden. Die Wände nehmen die bläulich-trübe Farbe des Wassers an. Man sieht die Reste von Pfählen, die aus dem Seeboden ragen. Dazwischen sind die Schatten der Taucher und Taucherin projiziert, die genau diesen Ort erkunden wollen. Zwischen 980 und etwa 800 vor Christus reichten diese Pfähle bis über die Wasseroberfläche des Bodensees und trugen Häuser. Eine ganze Siedlung auf Stelzen stand hier, 87 Gebäude, umgeben von einer Palisade aus Holz, die sogar ein Gebäude bastionsartig umschloss. Drei dieser Häuser sind heute im Pfahlbaumuseum nachgebaut. Sie wirken wie eine Mischung aus Blockhütte und Stelzenhäusern, wie man sie aus den Tropen kennt. Hochgewachsene Holzhütten mit Dächern, die sich weit hinunterziehen, gleichzeitig stabil und leicht. Als habe man gar nicht versucht, für die Ewigkeit zu bauen. Unteruldingen ist nicht die einzige Siedlung, die über dem Wasser gebaut wurde. Rund 1000 solche Siedlungen kennen wir an den Seen in den Alpen. Bereits vor über 8000 Jahren begannen Menschen an den Ufern der Seen Griechenlands, Nordmazedoniens, Albaniens, Italiens und Spaniens Häuser auf Stelzen zu bauen. Am Bodensee tauchten Gebäude dieser Art vor etwa 6000 Jahren auf. Vielleicht waren Menschen hier sehr lange nur saisonal an die Seen gekommen, während der Jagdzeit oder um Fische zu fangen. Bis irgendwann andere Menschen aus dem norditalienischen Raum oder östlichen Mitteleuropa einwanderten und die Architektur der Pfahlbauten mitbrachten. Und so wurde die mediterrane Lebensweise mit dem Wasser mit den lokalen Bautraditionen verbunden. 1998 ließen Forschende eines der ersten Pfahlhäuser nachbauen, weil sie herausfinden wollten, wie viel Zeit dazu nötig war. Seine Überreste hatte man 20 Kilometer Luftlinie entfernt in Hornstadt am Untersee gefunden. Bei seiner Replikation in Unteruldingen haben vier Handwerker nur 4 Wochen daran gearbeitet. Die Siedlung in Hornstadt umfasste rund 50 Hütten. Sie wirkte noch etwas ungeordnet, ganz so, als habe man ein zusammengewürfeltes Haufendorf auf den See verpflanzt. Jedes Haus hatte einen Grundriss von 3 auf 8 Metern und man schätzt, dass durchschnittlich 6 Menschen darin gelebt haben. Weil diese erste Siedlung um 3900 vor Christus nur wenige Jahre nach ihrem Bau abgebrannt ist, und sich in der Asche und im Seesediment viel Material erhalten hat, konnten Forschende sie detailreich rekonstruieren. Im Pfahlbaumuseum stehen neben dem Hornstadthaus und den Häusern aus Unteruldingen selbst noch Nachbildungen der Gebäude aus Abon, Bad Buchau und Siblingen. Meist bestanden sie aus Holzständern, deren Zwischenräume mit geflochtenem Material, oft Weidenruten gefüllt und mit Lehm beschmiert wurden. In einigen Siedlungen ähnelten die Häuser aber eher Blockhütten. Man weiß recht wenig darüber, wie die Hütten über der Wasseroberfläche genau aussahen. Gab es Fenster und wenn ja, wo? Wie war das Dach konstruiert? All das hat man sich hergeleitet, zum Teil aus physikalischen Notwendigkeiten, weil ein Dach eine gewisse Neigung haben muss, damit Schnee nicht darauf liegen bleibt und Wasser schnell abfließt. Zum Teil auch aus steinzeitlichen Wandmalereien, wie jener aus den italienischen südlichen Alpen, die den Grundriss eines Ortes zeigen, in einer Mischung aus Vogel- und Frontalperspektive, mit verschlungenen Wegen, Feldern und eben auch Häusern. Schriftliche Aufzeichnungen aus dieser Zeit gibt es ja nicht. Auch weil man im Schlamm des Sees keine Toten aus der Steinzeit entdeckt hat, ist es kaum möglich, das Gemeinschaftsleben in den Pfahlbauten zu beschreiben. In Unteruldingen wird es trotzdem versucht. Dafür hat man die Ergebnisse der Forschungen aus allen möglichen neolithischen Siedlungen zusammengetragen. Und so sehen wir hier, wie ein Töpfer gearbeitet hat, wie der Clanchef gelebt hat und wo Tiere untergebracht wurden. Auf dem Gang durch dieses Freilichtmuseum bekommen wir das Gefühl, es mit einer Gemeinschaft zu tun zu haben, die im Grunde kaum anders gelebt hat als wir. Kleinfamilien teilen sich ein Haus, nur eben ohne Heizung und Internet. Es gibt so etwas wie einen Bürgermeister. Ein Vorratsraum könnte der örtliche Lebensmittelladen sein. Tatsache ist aber, wir haben keine Ahnung, ob Steinzeitmenschen sich in Kleinfamilien organisiert haben. Auch eine einheitliche Kultur der Pfahlbautenmenschen hat es nicht gegeben. Im Museum versammeln sich Kulturtechniken, die 3000 Jahre umfassen. So lange siedelten Menschen in Pfahlbauten rund um den Bodensee. Warum ließen sie sich damals am und auf dem Wasser nieder? Forschungen haben gezeigt, dass immer dann am Wasser gebaut wurde, wenn auch im Binnenland Siedlungen vergrößert oder neue gegründet wurden. Vermutlich wurde Lebensraum knapp und Menschen wichen auf Randgebiete wie die Ufer der Seen aus. Die Besiedlung war zu einigen Zeiten deshalb auch recht dicht. Die Siedlungen lagen am Ende der Steinzeit an manchen Seen keine 100 Meter voneinander entfernt. Es gibt einige Argumente für das Leben am Wasser. Fischfang konnte die Menschen das ganze Jahr über ernähren, sollte die Ernte schlecht ausfallen. Zusätzlich jagten Menschen in den Uferwäldern und sammelten in den Übergangszonen zwischen Wald und Wiese Beeren und Kräuter, Nüsse und Körner. So gesehen war das Umland der Siedlungen eine Art steinzeitlicher Supermarkt. Dazu kommt, dass Seen damals bequeme Verkehrswege waren. Das Rad war beim Bau der ersten Stelzenhäuser noch nicht erfunden, die Natur ohnehin viel wilder und überwucherter als heute. Zu Fuß kam man nur langsam und nur sehr mühsam voran. Die Landschaft gliederte sich durch Flüsse und Bäche, denen man folgte. Lebte man an einem großen See, konnte es den Handel erleichtern. Aber warum auf dem See leben? Wäre am See nicht ausreichend gewesen? Hierzu gibt es nur Spekulationen. Manche sagen, die Menschen seien auf dem Wasser sicherer vor Feinden gewesen. Allerdings hätte man natürlich auch vom Wasser aus angegriffen werden können. Andere glauben, dass die hygienischen Verhältnisse in den Pfahlbausiedlungen besser waren, weil Abfall und Körperausscheidungen direkt in den See gingen und von seinem Wasser fortgespült wurden. Das stimmt aber nur teilweise, denn je nach Wind und Wellengang hätte es auch sein können, dass all das, was man gerne losgeworden wäre, in der eigenen Bucht angespült wurde. Wieder andere sagen, dass das Hausbauen im Wasser einfacher war als an Land. 2 bis 3 Menschen brauchte man dafür, dazu mehrere rund 15 cm starke Pfähle. Die Pfähle stellte man auf. Am oberen Ende wurde eine Kerbe eingeschlagen, über die man ein Seil laufen ließ. An dessen Enden zogen Menschen oder setzten sich in Schlaufen. So rüttelten und drehten sie den Stamm in die Sedimente. Bei den Häusern von Unteruldingen waren die Pfähle 13 Meter lang, wovon 2 bis 3 Meter im Boden steckten. 20 bis 30 Minuten dauerte das nur pro Stamm. Und genauso viele Stämme benötigte man für ein Haus. Auf dem Festland hätte man für jeden Pfahl eine Grube ausheben müssen. Das klingt schlüssig, aber wenn es so einfach war, warum haben nicht alle Menschen auf dem Wasser gelebt? Wieso mühsam auf dem Festland bauen? Dazu kommt noch, dass die Bewohner und Bewohnerinnen der Pfahlbausiedlungen nie lange an einem Ort blieben. Manche Dörfer wurden nur 10 Jahre genutzt. Kein Dorf hatte länger als 80 Jahre Bestand. Den Pfählen setzten die Wellen zu, die an sie brandeten. Muscheln, Bakterien und Würmer arbeiteten am Holz, im Winter auch der Frost. Wurden die Häuser instabil, weil ihre Basis morsch geworden war, zog man um und baute oft neu, so nehmen es Forschende an. Menschen in der Steinzeit waren zwar sesshaft, aber nicht lange. Das mag auch daran liegen, dass unsere Vorstellungen vom Haus als einem warmen Nest, in das man nach getaner Arbeit zurückkehrt, wohl nicht existiert haben. In Experimenten hat man versucht, ein Pfahlhaus auf 18 Grad zu heizen und dafür ganze 8 Stunden gebraucht. Man geht deshalb davon aus, dass es für die Menschen eher ein erweiterter Lager und Schutzraum vor Wind und Regen war, weniger der Lebensmittelpunkt wie unsere Wohnungen und Häuser heute. Ohnehin stellt sich die Frage, wer wohin zurückkehrt. Ist es der jagende Vater, der seine spielenden Kinder abends am Herdfeuer begrüßt, während Mutter schon Getreidebrei angerührt hat? Wohl eher nicht. Die Menschen aus der Steinzeit sind zwar biologisch unsere Vorfahren, Trotzdem sollten wir sie als fremde Kultur ansehen, die man interpretieren und verstehen lernen muss. Mit einigen Vorstellungen lässt sich leichter aufräumen als mit anderen. Zum Beispiel saßen Kinder nicht spielend am Seeufer und ließen Steine über das Wasser flitzen, sondern mussten schon früh mitarbeiten. Spielzeug findet sich im archäologischen Fundus eher selten, was nicht daran liegt, dass es keine Kinder gab. Vielmehr kann man einem gebrannten Tontopf nicht ansehen, ob ein Kind den Ofen angefeuert hat oder ein Erwachsener. Die Familie als Kombination von Vater, Mutter und 2 bis 3 Kindern ist als Vorstellung so tief in uns verankert, dass es an Bildern mangelt, wie es anders gehen könnte. Vielleicht können wir zunächst einmal den Fokus verschieben. Es gibt den Ausspruch, man brauche ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Passen wir das an. Man brauchte früher vermutlich ein Dorf, um als Einzelner zu überleben. Man war nicht nur von den Erzeugern und Gebärenden abhängig, sondern von einem großen Netzwerk an Menschen, weil jeder andere Fähigkeiten hatte. Der eine konnte gut jagen, die andere töpfern. Eine Frau war die beste Bogenbauerin, ein Mann der beste Näher, ein Teenie der beste Fischer. Für alles, was man benötigte, gab es Experten. Und nur wenn alle zusammenhielten, konnten das Individuum und das Dorf als Ganzes überleben. Ob es wirklich so gewesen ist, wissen wir nicht. Aber aus der Forschung über das Dorf Arbon, von dem auch ein Haus im Pfahlbaumuseum nachgebaut ist, gibt es Hinweise darauf, wie anders es gewesen ist. Innerhalb der Siedlung wurde nicht jedes Haus von Familien bewohnt, die auf die gleiche Art und Weise lebten. Stattdessen hat man bei einigen sehr viele Knochen von Schweinen, bei anderen sehr viele von Ziegen oder Schafen gefunden. Es häufen sich Pfeilspitzen und Äxte bei einem Haus und ebenso Knochen von Wildtieren. Man geht deshalb davon aus, dass die einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser sich auf die Zucht und Haltung von Schweinen, Ziegen oder Schafen spezialisiert hatten und andere für das Jagen zuständig waren. Wahrscheinlich konnten sich die Spezialisierungen je nach Jahreszeit ändern. Wenn im Herbst die Pilze sprossen, wurde aus der Töpferin eine Pilzsammlerin. So entsteht ein verwobenes Netz aus Beziehungen. Jeder ist von jedem abhängig. Aber könnten Menschen nicht trotzdem als Paare zusammengelebt haben? Klar könnten sie, aber vielleicht eben auch nicht. Es gibt so wenige Belege für das eine wie für das andere. Wir haben keine Aufzeichnungen. Und können Skelette, Zähne oder andere DNA-haltige Substanzen nicht darauf analysieren, wer mit wem welche Kinder gemacht oder großgezogen hat. Es gibt keine Grabbeigaben für Interpretationen. Alles, was wir haben, liegt im Schlamm der Seen. Und daraus lassen sich keine Geschlechterrollen und genetischen Beziehungen ableiten. Und selbst wenn, Blutsverwandtschaften spielten womöglich nicht die Rolle, die wir ihnen versucht sind zu geben. Und doch wissen wir einiges über das Leben in den Pfahlbausiedlungen. In den Seesedimenten sind viele Materialien erhalten geblieben, die sich an der Luft schnell zersetzt hätten. Stoffreste, Flechtwerke, Holzgefäße, Brot, Äpfel und sogar angebrannter Getreidebrei. Man geht davon aus, dass sich das Leben in den Pfahlbauten nicht von dem anderer stein- und bronzezeitlicher Menschen unterschieden hat. Sie ernährten sich von Brot und Getreidebrei. Dazu kamen Erbsen, Linsen und Bohnen, aber auch Nüsse und Beeren. Es wurden Fische verspeist, Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen, aber auch Frösche und Biber. Ihre Kleidung bestand aus Leder oder Hanf, Brennnessel oder anderen Pflanzenfasern. Das spannendste alltägliche Ausstellungsstück im Pfahlbaumuseum ist etwas, das man für steinzeitlichen Kaugummi hält. Er besteht aus Birkenrinde. Wenn man sie erhitzt, entsteht eine klebrige, teerartige Masse. Man hat sie als Alleskleber benutzt, etwa um den abgebrochenen Griff eines Kruges zu kleben. Aber man hat auch einige gefunden, in denen sich die Abdrücke von Zähnen verewigt haben. Vielleicht haben Menschen die Masse gekaut, um sie vor der Benutzung weicher zu machen. Vielleicht wurde sie aber auch als Schmerz- und Rauschmittel benutzt, denn die Melasse wirkt leicht betäubend. In den 3 Jahrtausenden, in denen Menschen in Pfahlbauten an den Seen im Alpenvorland lebten, hat es immer wieder handwerkliche Neuerungen gegeben. Kurz nachdem die ersten Bauten am Bodensee errichtet worden waren, erreichten Techniken zur Herstellung und Verarbeitung von Kupfer den Alpenraum. Ab 3200 v. Chr. Verbreitete sich die Nutzung von Rädern und mit ihnen von Wagen zum Transport von Waren. Die Menschen begannen, Zinn und Kupfer zu Bronze zu mischen. Und ab 800 vor Christus wurde Eisen das Metall der Wahl. Ungefähr zur gleichen Zeit veränderte sich das Klima in Europa. Es wurde kälter und nasser. Heftige Stürme mit Starkregen peitschten über das Land. Unteruldingen ist eine der letzten Pfahlbausiedlungen. Der Wasserspiegel des Bodensees stieg und mit ihm die Gefahr von Hochwasser und Überflutungen. Langsam leerte sich Unteruldingen, bis um etwa 800 vor Christus kein Mensch mehr hier lebte.